wurde von einem geweihten Klang, der Gott entzückte, als ihn David fand. Aber du kennst dich nicht so mit Musik aus, oder? Es geht wohl so, es grad und grinnt, in Moll verlierst uns in Dur gewinnt, verblüfft der Sonne her dann, Halleluja. Gefragt. Du saß sie baden vom Dach herab, dich hat umgehauen, wie schön sie im Mondlicht war. Sie entriss dein Geheimnis dir selber gar, sie zerbrach deinen Thron und schnitt ab dein Haar, und aus deinem Mund entlockt sie ein Halleluja. Schon mal hier, ich sah diese Räume, durchschritt diese Tür. Du weißt, ich lebte allein, bevor ich dich sah. Und ich fand dein Symbol am Marmorentor. Doch Liebe bringt nicht nur sie hervor, auch nur ein kaltes, gequältes Halleluja. Was wirklich da unten ist wohl geschehen, aber das ist vorbei für immer jetzt, nicht wahr? Doch erinnere dich eins, als ich kam zu dir, der Heilige Geist, der kam mit mir, und jeder dem Zug war. Gebracht ist nur ein kaltes, gequältes Halleluja.